Das waren die großartigen Fuzzy Bear aus Braunschweig. Genau, mit dem Titel Party. Hallo Danny und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danny am Nachmittag. Ach nee, das müsste ja Olli am Nachmittag heißen oder so. Ja, ich weiß gar nicht, ob eine Woche rum ist, aber ich hatte jetzt gerade Lust, dir mal wieder eine Radionachricht zu schicken. Oder eine Nachricht zu schicken. Du warst ja in Köln unterwegs, bin ich mal gespannt, was da so los war. Bei mir diese Woche, letzte Woche, war mal wieder nichts los. Zumindest fällt mir mal wieder nichts Großartiges ein. Aber ich habe schöne Lieder rausgesucht. Deswegen ist das ja auch ganz schön. Nee, es ist alles beim Alten. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte, dass ich ja immer so krank mich gefühlt habe. Und das lag anscheinend daran, dass meine Eiweißwerte so im Keller waren. Ja, jetzt wirst du sagen, haha, habe ich doch immer gesagt, Veganer und so Eiweißwerte. Und du hast mich auch schon öfters gefragt, jetzt seitdem ihr auch vegan lebt, lebt ihr eigentlich noch vegan? Ob ich damit Probleme hatte. Und hatte ich nie, aber ich bin jetzt ja wieder zum Plasmaspenden gegangen und war da zweimal die Woche. Das war dann wohl zu viel. Genau. Das habe ich jetzt auf jeden Fall auch wieder im Griff. Gehe halt einfach auch nicht zweimal die Woche, sondern nur einmal. Ja, passt ganz gut. Deswegen kommt jetzt hier auch schon der zweite Song. Ich glaube mich zu erinnern, dass der zweite Song von Mountain Witch ist. Genau, von Mountain Witch mit dem großartigen Titel Isle of Bones. Und genau, das ist auch wieder eine deutsche Band. Das ist die Band vom Turbostart-Bassisten Torbert Knopp, den ich ja auch kenne durch meinen Bruder. Und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht und da hören wir jetzt den Song. Isle of Bones von Mountain Witch. Viel Spaß damit. Take my hand and come with me to land across the sea. Where blackened rocks break sanguine waves, where the shores have claws and teeth. Where crackling steps will tread the land, covered in bones like snow. Where twisted boughs hang like leaves from stone-cold dead old trees. No one here except for Genau, da bin ich wieder. Amy ist hier, der Hund von Anna und Annas Mama, seit anderthalb Wochen oder einer Woche, weiß ich gar nicht genau. Blutet hier alles voll und so. Ja, und liegt hier auf meinem Bett und schläft. Genau, ich guck nochmal, schläft. Sanas seit gestern, vorgestern, nee, seit gestern Nacht in Stockholm für eine Woche. Genau, habe ich jetzt meine Ruhe sozusagen. Genau, ich habe jetzt auch steht jetzt auch fest, dass sie auf jeden Fall mitkommt nach Berlin im April. Ich würde dann heute Karten buchen, eine Fahrt buchen für den 6. April und abends gehen wir dann auf Churches Konzert und genau und würden dann aber auch am 8. schon wieder fahren oder ich glaube, sie fährt am 8. schon wieder oder am 9. und ich habe würde auch am 9. spätestens wieder fahren, am 9. April, weil da nämlich ich mir Moderat in Hamburg angucke mit meinem Bruder. Ja. Das kann ich dazu sagen. Ansonsten ist alles gut, wie immer. So, wahrscheinlich wird sie wieder schwanger sein, so wie wir es ja jeden Monat vermuten. Das wird sich dann in Barcelona rausstellen. Ach, siehst du, mein Großvater ist gestorben, kann ich noch erzählen. Hat mich jetzt aber nicht so sehr mitgenommen, sage ich mal, weil das Verhältnis ja. Ja, ich bin ja einfach nicht so der Familienmensch. Ich weiß ja, wenn ich in Berlin war, habe ich die ja nie besucht. Genau, das ist noch passiert. Oh, ja. Schnubbelidupp. Ich glaube, ich spiele jetzt mal den nächsten Song. Und zwar ist der von Ulva. Die haben auch ein neues Album, das heißt ATGCLVLSS. CAP. Weiß ich nicht. House of Mythology. Genau, und da spiele ich jetzt einen Song. Die. Ja, nee, ja, spiele jetzt einfach. Kann ich jetzt irgendwie auch nicht mehr zu sagen. Ich sag immer viel Spaß, ne? Kann ich gleich nochmal erzählen. Ich habe für Sana nämlich auch was gemacht da. Erzähl ich gleich nochmal. Jetzt erstmal hier Ulva mit einem Song, dessen Namen ich vergessen habe. Thank you. Halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla, halla. Jesus ist mit uns. Herzlich willkommen hier wieder zurück, Danny. Ich hoffe, es geht dir gut. Was ich erzählen wollte, ist, ich habe für Sanna auch eine Radioshow gemacht. Und zwar insgesamt, glaube ich, 7 Stunden. Also dadurch, dass halt da so viele Songs sind, sind es 7 Stunden. Weil sie ja 9 Stunden, glaube ich, nach Stockholm gefahren ist mit Bus und Zug. Und da dachte ich, mache ich hier doch so eine Kleinigkeit. Genau. Und da habe ich auch immer vor den Songs gesagt, oder ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich immer sage, viel Spaß mit dem nächsten Song. Genau. Ansonsten fällt mir gerade ein, ich hoffe, dass du und deine liebste Rese immer schön sanft und sorgfältig hört. Ich kann das wirklich nur empfehlen, Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ein Highlight jeder Woche, finde ich. Immer sonntags, ja, kommen die um. Ich weiß gar nicht wann, ich höre das ja immer im Podcast. Und da kann man sich einfach in den Sessel setzen und zuhören und lachen und auch ein bisschen was erfahren. Und ja, finde ich einfach super sanft und sorgfältig. Ja, ach genau, ansonsten wollte ich sagen, wir sehen uns ja auch nächste Woche schon. Da kommen Sanna und ich ja nach Berlin und da wollte ich jetzt nochmal kurz gucken, wie viel Uhr das genau ist, damit ich das hier schon einmal sagen kann. Das werde ich dir aber auch nochmal, also per SMS schicken, sicherlich. Heute ist ja auch Reses Geburtstag. Ich hoffe, dass mein Briefchen angekommen ist bei ihr. Aber sie ist ja auch gar nicht zu Hause, oder? Ist sie nicht? Soweit ich weiß, ist sie doch auf Kreta oder so mit ihrer Mama? Kann das nicht sein? Ist das nicht irgendwie so? Genau, und zwar hier habe ich es jetzt am 9.3. Kommen wir ja zu dir und sind um 10.55 Uhr auf Gleis 1. Und ja, also um 10.55 Uhr sind wir auf jeden Fall in Berlin. Ich weiß jetzt nicht, ab wann du zu Hause bist. Und unser Flieger geht dann halt am nächsten Tag, also am 10.3. Ich glaube um 7 Uhr oder sowas. Oder wahrscheinlich muss man schon um 6.30 Uhr da sein oder so. Genau. Also wir kommen am 9.3. um 10.55 Uhr, also um 11 Uhr oder so an. Und sonst würden wir halt direkt zu dir kommen und dann könnte man ja irgendwie Mittag kochen oder Mittagessen gehen oder sowas. Genau. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Dann würde ich sagen, beende ich hier mal wieder das Gespräch. Weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten wir jetzt auch schon sind. Kann man das denn hier sehen? Ja, du kannst es bestimmt mit deiner geilen Handy-App viel besser sehen als ich hier. Und das letzte Stück ist von Roland Neffs Vibes Beyond. Der bringt jetzt nämlich bald ein neues Album raus, Acoustic Outland. Und ja, hier kommt was von seinem alten Album. Das ist ein Vibraphonist. Ich dachte vielleicht mal ein bisschen was anderes und es gefällt dir ja vielleicht auch ganz gut. Ich fand es ganz cool. Also jetzt hier Roland Neffs Vibes Beyond mit dem Titel Grey Shortcut. Bis bald, Danny. Ich freue mich auf deine Antwort.